Folgendes sind die Rechtssatzungen, die du ihnen vorlegen sollst, wenn du einen Sklaven hebräischen Stammes kaufst. So soll er 6 Jahre lang Sklavendienste verrichten, im 7. Jahr aber soll er unentgeltlich freigelassen werden. Wenn er allein eingetreten ist, so soll er auch allein entlassen werden, wenn er ein Weib gehabt hat, so soll auch sein Weib mit ihm zugleich entlassen werden. Wenn sein Herr ihm ein Weib gegeben und sie ihm Knaben oder Mädchen geboren hat, so soll das Weib nebst ihren Kindern ihrem Herrn gehören, und er soll allein entlassen werden. Wenn jedoch der Sklave erklären sollte, ich habe meinen Herrn, mein Weib und meine Kinder lieb und mag nicht frei werden, so soll ihn sein Herr vor Gott führen und ihn an die Türe oder den Türpfosten stellen, und sein Herr soll ihm das Ohr mit einem Pfriemen durchbohren. So soll er dann für immer sein Sklave sein. Wenn jemand seine Tochter als Sklavin verkauft, so darf sie nicht entlassen werden, wie die Sklaven. Wenn sie ihrem Herrn, der sie für sich bestimmt hat, missfällt, so soll er sie loskaufen lassen, aber an volksfremde Leute darf er sie nicht verkaufen, wenn er ihr sein Wort nicht hält. Wenn er sie für seinen Sohn bestimmt, so soll er sie wie seine eigene Tochter behandeln. Wenn er sich eine andere nimmt, darf er jener nichts von dem abbrechen, was sie an Fleischnahrung, Kleidung und Beiwohnung zu beanspruchen hat. Wenn er ihr diese 3 Dinge nicht leistet, so soll sie umsonst, ohne Entgelt, frei werden. Wer einen anderen schlägt, so dass er stirbt, der soll mit dem Tode bestraft werden. Wenn er es aber nicht vorsätzlich getan, sondern Gott es durch ihn so gefügt hat, so will ich dir eine Stätte bestimmen, wohin er flüchten kann. Wenn aber einer gegen den anderen eine offenbare Freveltat begeht, indem er ihn auf hinterlistige Weise totschlägt, so sollst du ihn sogar von meinem Altare wegholen, damit er hingerichtet werde. Wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt, soll mit dem Tode bestraft werden. Wer einen Israeliten raubt, mag er ihn nun verkaufen, oder mag er noch bei ihm vorgefunden werden, der soll mit dem Tode bestraft werden. Wer eine Verwünschung über seinen Vater oder seine Mutter ausspricht, soll mit dem Tode bestraft werden. Wenn ein paar Männer einen Streit haben, und einer den anderen mit einem Stein oder mit einem Kast schlägt, so dass er zwar nicht stirbt, aber bettlägerig wird, so soll, wenn der Geschlagene wieder aufkommt und auf seinen Stock gestützt im Freien herumgehen kann, der Täter frei ausgehen, bloß für die Zeit, wo er untätig bleiben musste, soll er ihn entschädigen und für seine Heilung Sorge tragen. Wenn jemand seinen Sklaven oder seine Sklavin mit dem Stocke schlägt, so dass er ihm unter der Hand stirbt, so soll er bestraft werden. Wenn er dagegen noch einen oder 2 Tage leben bleibt, so soll er nicht bestraft werden, denn er ist ja sein um Geld erkauftes Eigentum. Wenn aber Leute einen Raufhandel haben und dabei ein schwangeres Weib stoßen, so dass eine Fehlgeburt erfolgt, ohne dass weiterer Schaden geschieht, so soll der Täter eine Busse entrichten, wie sie ihm der Ehemann des Weibes auferlegt, und er soll sie bezahlen nach dem Ausspruch von Schiedsrichtern. Geschieht aber ein Schaden, so soll einer lassen Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandwunde um Brandwunde, Stichwunde um Stichwunde, Hiebwunde um Hiebwunde. Wenn jemand seinem Sklaven oder seiner Sklavin ins Auge schlägt, so dass dasselbe unbrauchbar wird, so soll er ihn zur Entschädigung für das Auge freilassen. Und wenn er seinem Sklaven oder seiner Sklavin einen Zahn ausschlägt, so soll er ihn zur Entschädigung für den Zahn freilassen. Wenn ein Rind einen Mann oder eine Frau totstößt, so soll das Rind gesteinigt und darf sein Fleisch nicht gegessen werden, der Besitzer des Rindes aber soll frei ausgehen. Wenn aber das Rind schon längst stößig gewesen ist und man dies seinem Besitzer vorgehalten und er es trotzdem nicht sorgfältig gehütet hat, so soll das Rind. Wenn es einen Mann oder eine Frau totstößt, gesteinigt, aber auch sein Besitzer mit dem Tode bestraft werden. Wenn ihm ein Lösegeld auferlegt wird, soll er als Lösegeld für sein Leben so viel bezahlen, als ihm auferlegt wird. Wenn ein Knabe oder ein Mädchen gestoßen wird, so soll nach demselben Rechte mit ihm verfahren werden. Wenn das Rind einen Sklaven oder eine Sklavin stößt, so sollen dem Eigentümer derselben 30 Sekel Silber bezahlt, das Rind aber gesteinigt werden. Wenn jemand eine Zisterne offen lässt oder wenn jemand eine Zisterne gräbt, ohne sie zuzudecken, und ein Rind oder ein Esel hineinfällt, so soll der Besitzer der Zisterne den Besitzer desselben mit Geld entschädigen, das tote Tier aber soll ihm selbst gehören. Wenn jemandes Rind das Rind eines anderen totstößt, so sollen sie das lebende Rind verkaufen und den Erlös dafür unter sich teilen, auch das Tote sollen sie unter sich teilen. Wenn es aber bekannt war, dass das Rind schon längst stößig war und sein Besitzer es nicht sorgfältig gehütet hat, soll er als Ersatz für jenes Rind ein Rind hergeben, das Tote aber soll ihm zufallen. Wenn jemand ein Rind oder ein Schaf stiehlt und es schlachtet oder verkauft, soll er 5 Stück Rinder für ein Rind und 4 Stück Schafe für ein Schaf als Buße entrichten.